ARD. Bettina von Arnim, geborene Brentano, und Christiane Vulpius waren zwei von mehreren Frauen, die im Leben des Johann Wolfgang Goethe eine Rolle gespielt haben. Dass die beiden einander kannten, ist bezeugt. Ebenso wie der Umstand, dass sie sich zuletzt heftig gestritten haben. Wann und wie ihre Bekanntschaft begann, ist Thema unseres Hörspiels, das mit den überlieferten Fakten eher frei verfährt. Es zeigt zwei Frauen, die sich ihrer Identität ebenso mit wie gegeneinander vergewissern, dies vor allem jedoch in ihrer Beziehung zu dem berühmten Dichter. Er tritt in unserem Stück nicht persönlich auf, gegenwärtig aber ist er ständig. Goethe-Frauen. Hörspiel von Rolf Schneider. Ich bin Bettina Brentano. Mein Geburtsort, Frankfurt am Main, ist ebenso der Geburtsort des großen Dichters Johann Wolfgang von Goethe. In meinem Elternhaus war oft von ihm die Rede, weil er da schon berühmt war und seine Bücher in den örtlichen Buchhandlungen auslagen. Ich selbst habe diese früh und begierig zur Hand genommen. Ich habe darin gelesen, da ich für die Poesie empfindlich bin, für jene Goethes zumal. Ich las seine Verse, seine Stücke, seine Aufsätze, seine Verse. Ich verfiel ihnen immer mehr. Dann wurde ich neugierig auf sein Leben und seine Umstände. Als sich durch allerlei Zufall die Gelegenheit ergab, trat ich eine Reise an, die mich bis nach Weimar führte. Ist es gestattet? Bitte? Ich suche die Demoiselle Vulpius. Die bin ich. Ich darf eintreten? Wer sind Sie denn? Mein Name ist Brentano. Bettina Brentano. Ich komme von weit her aus Frankfurt. Ich bin hier, Demoiselle Vulpius, um Sie zu treffen. Mich wollen Sie treffen? Gewiss. Das ist ungewöhnlich. Wieso das? Wer sonst hierher kommt, möchte den Hausherrn treffen. Das ist verständlich. Ja, Goethe ist berühmt, ich weiß das. Ich weiß auch sonst manches von ihm. Ich kenne seine Verse, seine Bücher, seine Dramen. Ich kenne etwas von seinem Leben. Warum wollen Sie ihn da nicht sehen? Das hat Zeit. Vielleicht treffe ich ihn noch. Die Demoiselle Vulpius beschäftigt mich mehr. Noch immer begreife ich nicht. Demoiselle Vulpius ist seine Gefährtin seit vielen Jahren. Sie führt ihm das Haus. Was wäre er ohne sie? Was er immer war. Der berühmte Goethe. Er war es schon, ehe er sich mit mir zusammentat. Immerhin haben Sie einen Sohn von ihm. Insgesamt hatte ich 5 Kinder von ihm. Die 4 Jüngeren sind tot. Oh, das tut mir leid. Nämlich, ich stamme aus einer großen Familie. Ich habe viele Geschwister. Es tut gut, viele Geschwister zu haben. Mit einem davon bin ich hierher gekommen, nach Weimar. Wir logieren nahe dem Markt im Hotel zum Elefant. Der ist teuer. Wir sind nicht arm. Wir sind eine der reichen Familien in Frankfurt. Wir sind dort angesehen, so wie die Goethes, mit denen wir immer wieder Berührungen hatten. So kennen Sie seine Mutter? Ich kenne sie gut. Ich bin öfter bei ihr gewesen, manchmal an jedem Tag. Ich bin dann immer viele Stunden bei ihr geblieben, also mindestens 2. Sie nennt mich ihre Tochter. Sie hat eine leibliche Tochter. Die ist tot. Seit beinahe 30 Jahren. Cornelia soll begabt gewesen sein, fast wie ihr Bruder. Seine Mutter sagt, die Geschwister hätten einander sehr gemocht. Cornelia soll ihrem Bruder auch geholfen haben, also beim Götz von Berlichingen, seinem Drama. Das hätte er nicht geschrieben ohne ihre Zureden, sagt seine Mutter. Wie ist sie denn so? Sie reden von der Mutter? Von der. Sie kennen diese nicht? Manchmal schreiben wir einander Briefe. Die Frau Rat Goethe ist eine eindrucksvolle Frau. Das Haus am Hirschgraben, wo ihre Kinder aufwuchsen, hat sie verkauft. Sie lebt jetzt zur Miete in einer kleineren Wohnung. Sie ist gebildet, sie empfängt Besucher, sie liest viel, sie schreibt Briefe. Sie ist stolz auf ihren Sohn, von dem sie redet, als ihrem Hätschel-Hans. Mich hat sie gerne, als wäre ich ihr Kind. Demoiselle Brentano, was wollen Sie von mir? Ich möchte Sie erleben, wie Sie reden, wie Sie sich bewegen, wie Ihre Umgebung ist. Ich möchte begreifen, was Goethe an Sie fesselt. Ich möchte Goethe begreifen, indem ich die Demoiselle Vulpius erlebe. Wozu das alles? Ich gedenke, etwas darüber aufzusetzen. Vielleicht einen Aufsatz in einem Journal, vielleicht einem Buch. Ach, Sie schreiben? Das liegt bei uns in der Familie. Meine Großmutter war Sophie La Roche. Sie kennen den Namen? Nein. Sophie La Roche hat Bücher geschrieben. Ihre Romane sind viel gelesen worden und waren hochgeschätzt. Ich habe bei ihr gelebt eine Zeit lang, da war sie schon alt und verknöchert. Ihre Tochter Maximiliane war meine Mutter. Auch die hat geschrieben. Goethe hat sie verehrt, weil sie war eine schöne Frau. Leider ist sie schon tot. Dann gibt es noch Clemens, meinen Bruder. Er macht Gedichte und sitzt an einem Roman. Begreife ich das richtig? Sie wollen über mich schreiben. Wieso nicht? Weil es kaum interessieren wird. Was mit Goethe zu tun hat, interessiert immer. So. Mögen Sie einen Wein? Zurzeit trinke ich wenig Alkohol. Ich habe Appetit auf ein Gläschen. Na, reden Sie nur immer fort. Wie sind Sie eigentlich Goethe begegnet, wenn ich das fragen darf? Ich habe ihn ein paar Mal von Ferne gesehen hier in Weimar. Er war eine wichtige Person. Direkt begegnet sind wir uns an der Ilm. Im Park dort steht sein Gartenhaus. Ich bin ihm begegnet und habe ihn angesprochen. Ich hatte eine Bittschrift an ihn von meinem Bruder. Dem ging es damals schlecht. Ich meine, wirtschaftlich. Goethe hat die Bittschrift angenommen? Er hat sie weitergegeben. Hatte sie Erfolg? Ein wenig. Und Sie selbst? Wir haben geredet. Lange geredet. Er hat mich zu sich eingeladen. Nach einer Weile sind wir zusammengezogen. In eben jenes Gartenhaus? Dorthin. Zuerst hat keiner gewusst, was mit uns ist. Beinahe ein Dreivierteljahr lang. Ich habe auch weitergearbeitet wie früher bei Bertuch. Wer ist das? Er hat eine kleine Fabrik hier in Weimar. Wir haben künstliche Blumen gemacht. Ich habe damit aufgehört, als es herauskam, dass ich mit Goethe zusammen bin. Seither kümmere ich mich um seinen Haushalt. Hat es in der Stadt Ärger gegeben, ihretwegen? Es hat Klatsch gegeben. Es gibt ihn immer noch. Es gibt böses Gerede und hässliche Blicke. Eine Zeit lang haben wir fortgehen müssen aus Weimar. Wir haben nahe bei gewohnt, auf dem Land. Später sind wir zurückgekommen, der Herzog hatte es so erlaubt. Seit wann leben Sie mit Goethe? Seit 19 Jahren. Sie leben zusammen, als wären Sie ein Ehepaar, doch Sie sind es nicht. Goethe will das so. Dies alles bewundere ich ungemein. Was ist da zu bewundern? Sie setzen sich über alle Regularien hinweg, Sie und Goethe. Sie halten das aus. Damit finden Sie meine höchste Achtung und meinen ungeteilten Beifall. Denn auch ich, müssen Sie wissen, verachte die Ehe. Ich halte sie für eine sinnlose Erfindung gemacht, die Freiheiten der Menschen einzuschränken und ihre Entfaltung zu knebeln. Mit solcher Meinung sind Sie allein. Ja, und ich bin stolz deswegen. Doch ich halte sie auf, Demoiselle Vulpius. Meinerseits habe ich noch etliche Besorgungen zu machen. Demoiselle Vulpius, ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Wofür denn? Für Ihre Geduld. Für Ihre Auskünfte. Darf ich fragen, ob ich wiederkommen kann? Es geschieht nicht oft, dass ich fremden Besuch erhalte. Ich erwarte keinen. Ich habe genügend zu schaffen infolge meiner Pflichten in Goethes Haus. Zudem muss ich mich meiner Verwandtschaft annehmen, voran meinem Bruder. Der, das weiß ich wohl, hat ein vielgelesenes Buch verfasst, bekannter als alles von Goethe. Doch hat mein Bruder davon keinerlei wirtschaftlichen Ertrag. Wenn er in Schwierigkeiten ist, kann allein ich ihm helfen. Dass ein enger Vertrauter des hiesigen Herzogs mich auflas und zu sich nahm, dass ich bei ihm blieb, bei ihm bleiben konnte, nun schon 19 Jahre lang. Es ist ein wunderbares Schicksal, für das ich dankbar bin und das ich Tag um Tag genieße. Ist es gestattet? Treten Sie näher. Suchen Sie sich einen Platz. Zunächst darf ich Sie fragen, ob Sie sich wohlbefinden. Ich bin, wie ich immer war, da ich das Gleiche verrichte wie jeden Tag. Ich ordne das Haus, ich achte auf die Abläufe, ich beaufsichtige das Personal, ich tätige Einkäufe und nehme Lieferungen entgegen. Entspannen Sie sich niemals? Schon. Dann besuche ich die Komödie. Ich tanze auch gern. Tun Sie das häufig? Wann immer ich die Zeit dazu finde. Vielleicht mögen Sie heute einen Wein? Um diese Tageszeit nicht. Danke vielmals. Wie gefällt Ihnen denn unser Weimar? Ich bin ganz ehrlich und sage, ich bin enttäuscht. Weimar ist arm und klein. Frankfurt ist viel größer und reicher. Denken Sie, gestern lief mir auf der Straße ein Schwein zwischen die Füße. Das gibt es hier täglich. Ich will nicht begreifen, wieso Goethe, der aus unserem Frankfurt kommt, sich in Weimar niedergelassen hat. Ausgerechnet hier. Der Herzog ist sein Freund. Der Herzog ist sein Freund, weil Goethe ihm Glanz und Ruhm nach Weimar bringt. Derart ist es die allgemeine Überzeugung. Auch Goethes Mutter behauptet es. Wäre Goethe nicht hier, würde ich weiterhin in Bertuchs Fabrik Kunstblumen machen. Goethes Mutter sagt noch, ihr Sohn wäre nach Italien geflüchtet, da er das Leben in Weimar nicht mehr ertrug. In der Hauptsache ist er vor einer Frau geflüchtet. Sie reden von jener älteren Hofdame, der Frau von Stein? Sie wissen von ihr? Goethes Mutter hat mir von ihr erzählt. Ich stelle mir vor, die Stein ist eine über die Maßen anstrengende Person. Sie ist hochnäsig und streng. Sie lacht niemals. Über mich redet sie schlecht, aber darin ist sie nicht allein. Das halten Sie aus? Ich bin es gewohnt. Die Leute missbilligen weiterhin, dass Goethe mit ihnen lebt, ohne dass er mit ihnen verehelicht ist. Genau so. Der hiesige Herzog, habe ich erfahren, hält sich eine Geliebte. Das sei allgemein bekannt, die Dame sei geachtet. Das Verhältnis werde von niemandem missbilligt. So stehen die Dinge bei Hof. Goethe ist bloß Minister. Der Hof wäre nichts ohne Goethe. Goethe wäre nichts ohne den Hof. Die Last der allgemeinen Missbilligung trägt aber nicht er. Die müssen Sie tragen. Ich nehme es mit einem Achselzucken. Ich wiederhole mich, wenn ich jetzt sage, dass ich Sie für alles dies sehr bewundere. Nicht nur, da Sie Goethes Gefährtin sind und Mutter seines Sohnes. Ich bewundere Ihren Aufstieg. Ich bewundere Ihre Gelassenheit, Ihre Geduld. Ich bewundere Ihr Selbstbewusstsein. Sie sind jemand, der sich als Muster empfiehlt. Nämlich, ich bin überzeugt, dass wir viel mehr Ansprüche an das Leben stellen sollten, wir Weibszimmer, als uns zugebilligt wird. Sind wir geringer als die Mannsbilder? Weil wir anders sind? Weil wir eine besondere Anatomie haben und eine hellere Stimme? Weil unsere Kräfte geringer sind und wir keine Soldaten werden? Dies alles stuft uns zurück. Wir gelten als Wesen von minderem Rang und machen uns selber dazu. Aber ist das vernünftig? Entspricht es der Wirklichkeit, leisten wir tatsächlich weniger als Männer. In etlichem leisten wir mehr. Wir empfangen Kinder, tragen sie aus und ziehen sie auf. Die Menschheit stürbe aus ohne uns. Ohne die Männer stürbe sie auch aus. Gewiss, ja. Trotzdem, es ist an der Zeit, dass wir unseren Anspruch laut vortragen. Wir müssen ihn einklagen. Wir müssen handeln. Wir müssen die Dinge verändern. Verstehen Sie mich? Ich höre Ihnen zu. Stimmen Sie mit meiner Meinung überein? Ich will über Sie nachdenken. ist mir jetzt. Es bricht los wie ein Damm in meinem Herzen. Ich bin ein Menschenkind, einsam auf einem Fels, von Stürmen umbraust, seiner selbst ungewiss, hin und her schwankend wie die Dornen und Disteln um es herum. So bin ich. So war ich. Nun wende ich mich wie die Sonnenblume nach meinem Gott. Ich will ihm mit meinem von seinen Strahlen glühenden Angesicht beweisen, dass er mich durchdringt. Sie haben nach mir schicken lassen? Ich wollte, dass wir unser Gespräch fortsetzen. Sie kommen meinen Wünschen entgegen. Bei dem Abendessen neulich war, was ich bedauere, für uns keine Gelegenheit, miteinander zu reden. Ich habe Sie bei dem Abendessen betrachtet. Sie haben es nicht bemerkt, dass Sie vollauf beschäftigt waren, Ihre Blicke auf Goethe zu richten. Unentwegt und ausschließlich haben Sie ihn angesehen. Für die Fragen anderer waren Sie nicht erreichbar. Sie haben selbst zu trinken und zu kauen vergessen. Jedes Wort Goethes haben Sie aufgenommen, als wie eine Verkündigung. Ich kann das nicht leugnen. Die Begegnung mit Goethe, meine erste, hat mich überwältigt. Der Mann ist ein Genie. Das wussten Sie vorher. Sie wussten es von seiner Mutter und von seinen Büchern. Ich wusste es, ja. Ich wusste es irgendwie. Das persönliche Erlebnis hat es mir mehr als bloß bestätigt. Es war, wie sage ich das, es war für mich eine Offenbarung. Diesen Eindruck teilen Sie mit anderen. Ich weiß. Bei Ihrem ersten Besuch in diesem Haus, dem Marcel Brentano, haben Sie mir versichert, es gehe Ihnen allein um mich und mein Schicksal. Sie erzählten, Sie würden über mich schreiben wollen in einem Journal oder einem Buch. Inzwischen weiß ich, dass alles bloß ein Vorwand war. Vorwand wofür? Sie wollten in Erfahrung bringen, wie man sich als liebende Frau dem Dichter Goethe am geschicktesten nähert. Das Abendessen in diesem Haus, ich darf es anmerken, hatte nichts mit der Demoiselle Vulpius zu tun. Ich besaß ein Empfehlungsschreiben von Goethes Mutter. Die Einladung zu dem Abendessen, überbracht durch einen Sekretär, kam von Goethe direkt. Mhm. Auf eben diese Begegnung wollten Sie sich bestens vorbereiten. Sie wollten erfahren, was Ihnen von Vorteil ist, wenn Sie Goethe gegenübertreten. Ihr Interesse für meine Person war vorgeschoben. Ihre Worte waren eine Lüge. Wenn Sie die Dinge so betrachten, Demoiselle Vulpius, sollte ich meinen Besuch bei Ihnen jetzt beenden. Nein, bleiben Sie. Warum sollte ich? Jetzt will ich mehr über Sie erfahren. Nun, ich will mich darauf einlassen. Ich habe nichts zu verbergen. Brav. Neulich haben Sie mir erzählt, Demoiselle Brentano, Ihre Mutter, die sehr schön war, wie Sie mir versicherten, hätten Sie schon früh verloren. Das ist richtig. Wie standen Sie zu Ihrem Vater? Ich habe ihn sehr geliebt. Auch er ist tot. Zu meinem Bedauern. Er war ein zugereister Italiener. Wir sind eine alte Adelsfamilie vom Comer See. Mein Vater war vermögend bereits, da er nach Frankfurt kam und hat sein Vermögen in Frankfurt vermehren können. Unsere Familie betreibt eine erfolgreiche Handelsfirma. Wirtschaftliche Not kennen Sie demnach nicht? Jedes meiner Geschwister, so wie ich selbst, verfügt über ein stolzes Erbe. In Ihrer Familie ist man katholisch? Religion bedeutet mir wenig. Immerhin wurden Sie im Kloster erzogen. Woher wissen Sie dies? Beaumont beobachtet Sie. Die Leute reden über alles. Die Leute lieben den Klatsch, da er ihre bevorzugte Zerstreuung ist. Demoiselle Vulpius nehmen an demselben teil? Ich habe Freunde unter den hiesigen Komödianten. Theaterleute, das macht ihr Beruf, sind viel unterwegs. Sie ziehen von einer Stadt zur nächsten und dabei erfahren sie mancherlei und reden darüber. Was wissen die hiesigen Komödianten außerdem von meiner Familie? Dass der Kaufmann Brentano in 3 Ehen insgesamt 12 Kinder zeugte, dass Bettina von ihnen das 7. ist, dass Bettina im Widerspruch zu ihrem Äußeren schon 21 Jahre zählt und noch nicht verheiratet ist, was allgemein als ein Makel gilt. Aha. Ihre Äußerung, sie verachte die Ehe, ist eine Behauptung, mit der sie ihre unvorteilhafte Lage rechtfertigt, der man aber nicht glauben darf. Ihre Klatschmäuler sind in der Tat sehr geschwätzig. Es trifft zu, was Sie sagen. Dummes Gerede behelligt mich nicht. Der Bettina Brentano wird nachgesagt, sie vergebe ihre Gunst gern an ältere Männer. Darin wiederhole sich die Zuneigung zu ihrem verstorbenen Vater. Goethe mit seinen beinahe 60 Jahren könnte gut als ihr Vater gelten. Es ist wahr. Ich bin fast 4 Jahrzehnte jünger als Goethe. Ich bin zudem 20 Jahre jünger als die Demoiselle Vulpius. Ich bin so alt wie jene Frauen, die Goethe immerfort umgeben und denen er sich gerne zuneigt. Wir nennen das Äugelchen, Goethe und ich. Es bedeutet uns nicht viel. Es ist eine Abwechslung. Er sieht ein junges Ding, das hübsch ist, Locken trägt und einen blanken Hals. Er nickt ihr zu, sie lächelt zurück. Mehr ist da nicht. Hängt die Demoiselle Vulpius den Äugelchen nicht gleichfalls an? Wenn es so wäre, bedeutete es gleichfalls nichts. Sofern es aber Goethe dabei nicht belässt. Die Demoiselle Vulpius müht sich, dass es zu mehr nicht kommen kann. Und zudem, dass jene jüngeren Frauen nicht zahlreich werden. Die Demoiselle Vulpius kann einiges dafür tun, dass sich zu jenen jüngeren Personen nicht die zudringliche Tochter eines italienischen Kaufmanns aus Frankfurt gesellt. Wie will sie das betreiben? Indem sie das Personal in diesem Sinne anweist. Indem sie Goethe bestimmt, auf eine künftige Einladung zu verzichten. Wird er sich aber daran halten? Ich bin dessen gewiss. Ich lebe seit 19 Jahren mit ihm und kenne ihn gut genug. Ach ja? Goethe hat mir neulich von einer Reise geschrieben. Nun muss ich dir noch sagen, dass ich dich recht herzlich, zärtlich und einzig liebe und dass ich nichts sehnlicher wünsche, als dass deine Liebe zu mir sich immer gleich bleiben möge. Mache nicht zu viel Äugelchen. Am besten wäre es, du machtest gar keine. Denn es ist auch mir auf der ganzen Reise noch kein einziges vorgekommen. Dagegen wird nur an dich gedacht. Lebe wohl. Ja, die Äugelchen, die wollen wir beide vermeiden. Er vermeidet das öfter nicht. Ich lebe damit. Ich liebe ihn. Ich bin hier ohne eine vorherige Ankündigung. Der Diener hat mich eingelassen, da er wohl neu ist und mich nicht kennt. Ich weiß gut, dass ich in diesem Hause nicht erwünscht bin. Gleichwohl, ich würde gerne das Gespräch fortsetzen, welches wir einst unterbrachen. Also gut. Kommen Sie näher. Ich danke Ihnen. Vielmals danke ich Ihnen. Zunächst jedoch muss ich nach dem allgemeinen Befinden von Demoiselle Vulpius fragen. Es steht um dasselbe recht wohl. Das erfreut mich. Nebenbei, die Demoiselle Vulpius gibt es nicht mehr. Wie, aber das? Goethe und ich haben geheiratet. Ich bin jetzt die Madame von Goethe. Oha! Sie wussten wirklich nichts davon? Keiner hat mir davon Mitteilung gemacht. Auch nicht seine Mutter? Ich dachte, Sie verkehren weiterhin bei ihr. Derzeit lebe ich in München, also habe ich keine Gelegenheit, die Frau Rath Goethe aufzusuchen, um mit ihr über ihren Sohn und dessen Handlungen zu reden. In den Briefen, die ich manchmal mit ihr wechsle, war von Heirat nicht die Rede. Darf ich meinerseits fragen, wieso es zu der überraschenden Veränderung ihrer häuslichen Zustände gekommen ist? Sind Sie ernsthaft daran interessiert? Ich bin an allem interessiert, was die vormalige Demoiselle Vulpius betrifft. Und Goethe. Den außerdem. Nun, der Anlass waren die napoleonischen Soldaten. Nach der Schlacht bei Jena, wo sie obsiegt hatten, fingen sie an, die hiesige Gegend zu verheeren. In Weimar sind sie in die Häuser eingedrungen, um dieselben zu plündern. Auch wir waren davon betroffen. Wie entsetzlich. Es war tiefe Nacht. Zu fünft standen sie im Flur. Finstere Kerle, sie hielten mit ihren Waffen auf Goethe. Ich habe mich vor ihnen gestellt. Ich habe gezetert, gefuchtelt, geschrien. Wisst ihr nicht, wer Goethe ist? Wollt ihr die Schande auf euch nehmen, einen berühmten Dichter anzugreifen und ihn zu töten? Ich weiß nicht, ob sie mich verstanden haben. Jedenfalls haben sie abgelassen. Goethe hat sehr gezittert. Es stand ihm der saure Schweiß auf der Stirn. Der Ärmste? Es ist dann ein französischer Leutnant eingezogen. Er war höflich und wusste wohl, wer Goethe war. Er hat ein paar Tage hier im Hause gewohnt. Goethe behauptet, ich hätte ihm in jener Nacht das Leben gerettet. Zur Belohnung hat er mir angeboten, dass er mich heiratet. Und Sie haben gerne eingewilligt. Die Ehe zu verteufeln als eine sinnlose Erfindung war allein Ihre Idee. Ist es denn ein großes Begängnis geworden? Es war ganz einfach. Wir haben nach dem Hofprediger Günther geschickt, dass er die Trauung vornimmt. Wir sind mit der Kutsche zur Jakobikirche gefahren. Hat sich seither vieles für Sie verändert? Alles. Die Leute achten mich. Selbst an den Hof werde ich eingeladen. Meine Gesellschaft ist gesucht. Kürzlich hatten wir zum Abendessen einen französischen Marschall und... Einen Marschall Napoleons? Gewiss. Sie lassen sich mit den Leuten dieses Usurpators ein? Er ist der Kaiser von Frankreich. Er ist unser Feind. Er bekriegt uns. Er unterdrückt uns. Wir sollten gegen ihn aufstehen. Alle meine Freunde denken so. Der Widerstand gegen Napoleon wird zu einer vaterländischen Pflicht. Goethe ist da anderer Meinung. Das begreife ich nicht. Das begreife ich gar nicht. Hat Goethe vergessen, wie Napoleons Soldaten ihm nach dem Leben trachteten? Es waren gemeine Soldaten. Die sind überall und immer so. Ungestüm, blutrünstig und dumm, so ist ihre Natur. Der Marschall, der bei uns zum Abendessen war, hat uns Grüße Napoleons überbracht. Das schmeichelt Goethe. Die Gunst von Mächtigen schmeichelt ihm immer. Ich kenne meinen Goethe nicht wieder. Den Dichter von Prometheus, von Götz. Den Rhapsoden des Aufruhrs, den Heros der ewigen Jugend. Inzwischen ist er 58. Unmöglich, dass er sich so völlig verändert hat. Seine Briefe lassen davon nichts erkennen. Sie schreiben einander Briefe. Seit langem. Sie wussten das nicht. Nun, Sie konnten mir das Betreten dieses Hauses untersagen, die Korrespondenz mit Ihrem Manne nicht. Seine Briefe sind ganz unvergleichlich. Sie sind mein kostbarer Besitz. Er schreibt täglich zahllose Briefe. Die meisten diktiert er. Sein Sekretär ist mit nichts anderem befasst, als dieselben aufzusetzen und zu ordnen. Seit längerem sagt er du zu mir. Ich habe ihm das abgetrotzt. Ach, ich weiß auch alles von seinen Amouren. Nicht bloß von den vergangenen. Röcke stiften eine unvergleichliche Anziehungskraft auf sein Genie. Wenn es um Dirnen von den Dörfern geht, redet er von Mieseln. Eine seiner gegenwärtigen Favoritinnen heißt Wilhelmine Herzlieb. Eine Waise. Die Ziehtochter eines Buchverlegers. Sie lebt in Jena. Wo auch Goethe sich öfter aufhält. Das gehört zu seinen Gewohnheiten. Während Madame von Goethe einsam das hiesige Haus bestellt. Nicht bloß. Sie unternimmt ihrerseits Ausflüge. Etwa nach Lauchstädt, wo man einen guten Brunnen ausschenkt. Das dortige Theater spielt Goethes Stücke. Ist es nicht? Jedenfalls meint dies der Klatsch, dass auch Madame von Goethe erotische Abwechslungen sucht. Die Rede ist von einem Kunstmaler namens Meyer. Goethe schätzt ihn. Mehr ist darüber nicht zu sagen, Demoiselle Brentano. Ihre Worte langweilen mich. Es ist an der Zeit, dass Sie dieses Haus verlassen. Es wird mir gar nicht leicht auszusprechen, was ich will, wenn mich manchmal der Atem drückt, dass ich laut schreien möchte in eng begrenzten Gegenden, wo die Berge übereinander klettern, den Nebel tragen und in den kühlen Tälern die Einsamkeit gefangen halten, überfliegt mich zuweilen ein Jauchzen. Wie ein Blitz durchfährt es mich. Wohl mir, dass ich Goethe gesehen habe. Jetzt weiß ich, was ich suche und dass kein Platz mir zum Ausruhen genügt. Wo ich zu Hause bin, wem ich angehöre. Sie hier? Freilich. Was suchen Sie hier? Was sucht jemand bei einer Ausstellung? Ich betrachte die aufgehängten Bilder. Wie ich doch weiß, wird der Kunstmaler Meyer von der Gemahlin des Herrn von Goethe hochgeschätzt. Auch von Goethe selbst. Ich dächte, da Goethe seinerseits den Zeichenstift meisterlich zu führen versteht, dass er geringeren Talenten mit Abstand begegnet. Meyer, und das wissen Sie, ist ein Freund. Er kommt regelmäßig zu uns als Gast. Dies geschieht häufiger, als es der Demoiselle Brentano jemals geschah. Mir ist wohl bekannt, dass ich Ihr Haus nicht mehr betreten soll. Gleichwohl vermisse ich die anregenden Gespräche, die ich mit Madame von Goethe geführt. Ich vermisse sie schmerzlich und verspüre das Bedürfnis, dieselben fortzusetzen. Madame von Goethe verspürt solches Bedürfnis nicht. Was ich bedauere, was das meine nicht mindert. Derzeit befinde ich mich in Weimar auf der Durchreise. Ich erfuhr von der hiesigen Ausstellung. Ich hoffte, Madame von Goethe in derselben zu treffen. Was, wie zu sehen, nicht vergeblich war. Hiermit will ich unsere Unterhaltung beenden. Bitte noch nicht. Ich habe Madame von Goethe etwas Wichtiges mitzuteilen. Möchte sie nicht erfahren, von wo ich jetzt nach Weimar gekommen bin? Ich will das nicht wissen. Ich erzähle es Ihnen gleichwohl. Ich komme aus Teplitz. So. Sie sind nicht überrascht? Dabei wissen Sie gut genug, dass auch Ihr Ehegemahl, der Minister und berühmte Dichter Johann Wolfgang von Goethe, sich in Teplitz aufhielt und wohl immer noch aufhält, da er eine seiner üblichen Kuren nimmt. Wollen Sie nicht wissen, ob ich ihm dort begegnet bin? Nein. Ich erzähle es Ihnen gleichwohl. Der Ort Teplitz ist so ausgedehnt nicht, dass Gäste, die dort weilen, bei ihrer täglichen Promenade und dem täglichen Trinken des Brunnens einander verfehlen könnten. Eine Berühmtheit wie Goethe zieht Bewunderer an. Manchmal bilden sich Menschentrauben seinetwegen. So. Wie sehr ich meinerseits Goethe verehre, habe ich Ihnen bei einem unserer früheren Gespräche dargetan. Völlig zu Recht hegten Sie den Verdacht, ich könnte mich ihm liebend nähern und er würde dies erwidern. Deswegen haben Sie mir weitere Besuche des Hauses am Frauenplan untersagt. Ich habe dies befolgt. Was Sie nicht untersagten und nicht untersagen konnten, war, dass ich ihm Briefe schrieb. Auch dies habe ich Ihnen erwähnt. Und? Ich bin nach Teplitz gefahren. Ich war in Begleitung meiner Schwester und ihres Mannes, ähnlich wie früher einmal bei meinem Besuch hier in Weimar. Wir kamen aus Prag. In Teplitz wollten wir kuren. Natürlich hatte ich insgeheim gehofft, dass ich Goethe dort treffe. Meine Hoffnung hat nicht getrogen. Er war, da ich eintraf, schon anwesend. So. Wir sind einander begegnet, auf der Kurpromenade. Er kannte mich von Angesicht seit jenem Abendessen in seinem Haus und er hatte mich nicht vergessen. Gewiss erinnerte er sich vor allem der zärtlichen Briefe, die wir gewechselt. Er blickte mich an, er lächelte, er blieb stehen, wir tauschten Worte. Hernach gingen wir weiter. Wir gingen zusammen weiter. Und? Ich war nicht allein. Meine Schwester und deren Mann waren bei mir. Wir redeten zu viert. Wir redeten durcheinander, wir lachten. Die Menschen auf der Promenade sahen uns zu, sie erkannten Goethe, sie hielten inne und gafften uns an. So. Meine Schwester, ihr Mann und ich, wir erstatteten Goethe unseren Besuch. Er logiert in einem großen, sehr schönen Hotel des Namen zum Goldenen Schiff. Er bewohnt dort eine gesamte Etage. Unseren Besuch erwiderte er. Wir haben gemeinsam gespeist, da war auch der hiesige Herzog Karl August zugegen. Ein angenehmer und recht liebenswürdiger Mensch. Man darf Goethe beglückwünschen, dass er für einen solchen Fürsten tätig ist. Und? Den folgenden Nachmittag ging ich mit Goethe durch den Kurpark allein. Ich redete ausführlich über meine Freundin Caroline von Günderode, deren Namen er nicht kannte und deren Schicksal ihn ergriff. Caroline war leidenschaftlich verliebt in einen verheirateten Mann. Sie hat sich, als dieser sich von seiner Ehefrau nicht trennen mochte, in Verzweiflung das Leben genommen. Ähnliches, so nahm ich mir vor, würde mir nicht widerfahren. So. Am Abend habe ich Goethe auf seinem Zimmer besucht. Es war ein heißer Abend. Der Mond stand schräg am Himmel, im Zimmer herrschte Dämmerung. Goethe saß vor dem offenen Fenster. Falter umschwirrten ihn. Ich trat näher. Mein Herz schlug ganz wüst. Er blickte mich an. Ich empfand es wie einen Blitzschlag. Ich breitete meine Arme aus. Er nickte. Ich umschlang ihn. Er nickte abermals. Da setzte ich mich auf seine Knie. Er fragte, ob mir denn nicht zu warm sei, ob ich nicht Kühlung benötige. Ich solle doch den Busen frei machen, damit mir die Abendluft zugute käme. Und? Ich tat, wie mir empfohlen. Ich räkelte mich. Er legte seine Hand auf meine nackte Brust und fragte, wie mir nun sei. Ich sagte, mir wäre, als stürze eine glühende Sonne tief in mich hinein. Er küsste meinen Hals, da habe ich mich weiter frei gemacht. Meine Frisur löste sich, meine Haare fielen herab. Es war alles herrlich, es war überwältigend, es war göttlich. So. Danach hat er mich dann in seinen Mantel gehüllt. Er hat das Fenster geschlossen und mich fortgeführt. Den gesamten Abend war ich bei ihm. Und? Ich hoffe, ich habe von ihm ein Kind empfangen. Ich hoffe dringend darauf. Ich werde einen Halbgott zur Welt bringen. Dies alles, Madame von Goethe, sollten Sie wissen, da Sie seine angetraute Gemahlin sind. Mhm. Goethe hat mir aus Teplitz geschrieben. Mehrfach und ausführlich. Auch die Begegnung mit Ihnen hat er erwähnt. Bei ihm liest sie sich völlig anders. Erstaunt Sie das? Wieso sollte es? Er will Sie mit der ungeschminkten Wahrheit verschonen. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Ich kenne alle seine Amouren, auch in den Einzelheiten. Was Sie von dem Abend in Teplitz erzählen, haben Sie sich ausgedacht. Sie wollen, es wäre so geschehen, doch es geschah nicht. Ich weiß das besser. Ich bin mit Goethe übereingekommen, dass er Sie nicht wieder sieht und Ihre Briefe nicht mehr beantwortet. Dem werde ich mich keinesfalls fügen. Ihre Aufdringlichkeit, Demoiselle Brentano, ekelt mich an. Sie ekelt auch Goethe. Unmöglich. Doch. So, und jetzt will ich mich den Bildern widmen. Ich bin einzig gekommen, um sie zu besehen. Die Bilder sind unbegabt und schlecht. Solche Meinung haben Sie für sich allein. Die Bilder sind wie Ihr Schöpfer, Meier. Mit dem müssen Sie sich begnügen, um etwas von jenen Wonnen zu empfangen, die Goethe mir bereitet. Gehen Sie. Sie sind bloß eine hässliche, alte, versoffene Blutwurst. Das ist für Sie. Aua! Scheren Sie sich fort. Für immer. Dabei riss sie mir die Brille herunter. Dass Goethe Brillen nicht leiden konnte, wusste ich nicht. Ihm bin ich immer nur mit nackten Augen begegnet. Die Ohrfeige, die ich erhielt, wurde von Publikum beobachtet und kam bald ins allgemeine Gerede. Wären wir Männer, hätten wir uns duellieren müssen. Frauen duellieren sich nicht. Noch ein Grund, dass ich mich für die Rechte von Weibern verwende. Ich bin niemals mehr nach Weimar gefahren. Ich habe Goethe niemals wiedergesehen. Nur eine süße Erinnerung blieb. Ich schrieb ihm Briefe, zahllose Briefe, lange Briefe. Ich erhielt darauf keine Antwort. Wieso nicht? War ich zu ungestüm? Ach was, die Vulpius hat gegen mich gehetzt. Übrigens, ein Kind habe ich von ihm keines empfangen. Die Vulpius ist 8 Jahre nach unserem Zusammentreffen gestorben. Die Nachricht davon berührte mich nicht. Goethe starb 1832. 4 Jahre später brachte ich mein erstes eigenes Buch heraus. Es handelte nicht von der Vulpius, natürlich nicht, sondern von Goethe. Es enthält den ausführlichen Briefwechsel zwischen ihm und mir. Das Buch wurde ein kolossaler Erfolg. In einem seiner Schreiben an mich heißt es: Du bist ein feines Kind. Bewahre mir dein Vertrauen und lasse es womöglich noch zunehmen. Ich bin dir immer nah, das glaube fest. Und dass es mir wohler tut, je länger ich deiner Liebe gewiss werde. Es gibt die Behauptung, mein Buch sei bloß Fantasie, weil ich hätte alles erfunden. Die Behauptung könnte von der Vulpius sein. Goethe, Frauen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Bühnenstück von Rolf Schneider. Musik: John Morrison. Die Rollen und ihre Darstellerinnen: Bettina von Arnim, Friederike Kempter, Christiane Vulpius, verheiratete Goethe, Maria Happel. Schnitt: Hans-Peter Runert. Ton: Holger König. Regieassistenz: Anne Osterloh. Dramaturgie und Regie: Matthias Thalheim. Produktion: Mitteldeutscher Rundfunk 2020.